herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 49, 2014. Traurige Entwicklungen. Ja, traurig. Ihr kennt vielleicht den Spruch, ja, wenn Wildkatzen traurig sind, dann weint der Himmel. Ihr kennt den Spruch nicht? Ja, das wundert mich nicht, weil den habe ich gerade eben so aus den Fingern gesaugt. Ja. traurig über verschiedene Entwicklungen kann man allerdings trotzdem sein. Ich weiß nicht, ob da der Himmel gleich davon weint, ja, aber manche Leute weinen da auf jeden Fall. Ja. Entwicklungen, die ja in der Politik sich abzeichnen, ja, in der auch im Urheberrecht, ja, beispielsweise, aber auch bei profaneren Sachen wie zum Beispiel mit dem sozialen Miteinander in diesen Netzwerken wie zum Beispiel Twitter. Ja. Und da hat jetzt Twitter zumindest mal begonnen, hier neue Tools gegen Belästigungen vorzusehen, zu machen. Ja. Schade, traurig, dass man das eben hier machen muss. Ja. Aber so sind nun mal die Menschen, da brauchen wir uns nicht zu wundern. Auch die sozialen Netzwerke sind eben ein Spiegel der Menschen und ja, die Geschichtsbücher sind voll davon mit den furchtbarsten Sachen. Und da braucht man sich natürlich nicht zu wundern, dass das gerade hier verbal, also einen ziemlich geringen, eine ziemlich geringe Hemmschwelle hat, dann jemand zum Beispiel verbal anzugehen. Ja, richtig ist das nicht, aber es ist auch ein Grad, da also das, den man beachten muss, ja, um zum Beispiel jemand mal tacheles die Meinung zu sagen, ja, oder jemand also bewusst zu belästigen, zu beleidigen, auch dauerhaft und eben auch dann ja mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen zu müssen. Das war bisher allerdings so eine Sache, nicht nur bei Twitter, aber insbesondere bei Twitter, denn da muss ich sagen, ist mir ja auch schon, das hatte ich glaube ich mal in einem Podcast erwähnt, in einer Folge, da ist mir zum Beispiel auch schon was passiert, da wollte jemand meinen Account haben, weil Trio ist eigentlich ziemlich gut, also nur Rio, drei Buchstaben und ich bin halt schon sehr, sehr lange dabei, von Anfang an bei Twitter. Und die wollten hier meinen Account haben. Erst haben sie höflich gefragt, natürlich aus Indonesien, das ist momentan ziemlich heftig und dort ist auch der Name Rio. Ich weiß nicht, meine Ad-Replies werden zugespammt ohne Ende. Ich krieg pro Tag etwa 30, 40 Ad-Replies, in denen ich erwähnt wurde von Leuten, die mir noch nicht mal folgen. Und ich habe die natürlich gemutet und geblockt, je nachdem, was es dann war. Und dennoch kommen immer wieder neue Nachrichten immer rein. Gut, wie auch immer, dann habe ich ja bin ich da drauf aufgegangen, habe sogar höflich geantwortet, dass ich eben den Account natürlich behalten möchte. Ja. Und dann kamen die Links zu Phishing-Seiten, wo man seine Twitter-Login-Daten eingeben muss. Ja. Und manche waren ganz plump und leicht zu durchschauen, manche waren recht gut gemacht. Also die Twitter-Seiten-Kopien, muss man sagen, schon interessant. Mit dem Ziel eben, dass man dort eben die Daten eingibt und dann hätten die Zugang zu meinem Account gehabt und hätten den Account eben übernehmen können. So ist das. Auch das ist eine Art von Belästigung, vor allem wenn das dann überhand nimmt. Auch diese Ad-Replies empfinde ich als Belästigung, wobei das eben nicht direkt gemünzt ist. Die meisten werden da wohl über solche Meta-Posting-Systeme zum Beispiel auf anderen Plattformen jemand meinen, aber das dann eben Trio, da bin ich das zum Beispiel, Plurk, da ist Rio jemand ganz anders. Wenn man jetzt da mit so einer Meta-Engine in Plurk was schickt und das auch gleichzeitig an Twitter schickt, ja, dann kriege ich die Nachricht auf Twitter und derjenige, der den eigentlich bekommen soll, der kriegt die dann auf Plurk. Ja, so ist das. Nun ja, wie auch immer, ist nun mal so, kann man nichts machen. Aber Twitter möchte jetzt hier ein paar Tools einführen, um eben dieses Melden zumindest mal und das Markieren von Tweets hierzu verbessern. Ja, dazu hat Twitter zum Beispiel geschrieben, wir verbessern den Meldeprozess und machen ihn auch freundlich für Mobilgeräte, sodass das dort auch funktionieren. Ja. Und dass auch weniger Anfangsinformationen gebraucht werden und eben insgesamt es einfacher wird, Tweets zu flaggen oder Accounts zum Überprüfen zu melden. Ja. Ich bin natürlich hier noch skeptisch, was das betrifft, weil die Methoden, das eigentlich so zu melden und zu markieren, ja, Spam-Tweets zum Beispiel und so weiter, das mag ja alles schön und gut sein. Damit habe ich eigentlich kein Problem. Ich finde es eigentlich ganz okay soweit. Ist relativ einfach schon gewesen. Nur die Bearbeitung scheint mir jedenfalls irgendwie überhaupt nicht vonstatten zu gehen. Und das ist ja auch das ganz große Problem, ja. Ich meine, man kann ja nicht mit einem Report sozusagen einen Account sperren. Das geht ja nicht. Ob dann eben andere Reports eingehen, das ist wieder die Frage. Ja, die meisten, habe ich schon gesehen, die muten da lieber und melden das nicht. Warum, weiß ich nicht, ja. Weil eben der Meldeprozess ja eigentlich schon recht einfach ist. Also das ist mehr oder minder bei den meisten Vergehen eigentlich nur ein Mausklick. Und trotzdem sind Spam-Accounts und Accounts, die andere Leute aufs Tiefste angehen und bedrängen, auch noch weiter aktiv. Ja, also ich weiß, es dauert schon sehr, sehr lange, bis Twitter einen Account sperrt. Und ich bin normalerweise kein Verfechter von hier drakonischen Maßnahmen und gleich sperren und alles. Nur bei einigen Accounts ist es eben so offensichtlich, dass man eingreifen müsste. Und das ist natürlich das Problem meiner Meinung nach, dass Twitter offenbar gar nicht die Kapazitäten hat, das zeitnah zu überprüfen. Und damit eben wieder so einen Automatismus reinsetzen. Ja, wenn so und so viele Leute eben das reported haben, dann wird es erstmal entsprechend bearbeitet und vorher wird gar nichts getan. Und dabei sind manche Vorgänge hier auch schon also absolut inakzeptabel, ja, auch wenn das nur einmal passiert. Zumindest der Tweet dann entsprechend, muss ja nicht gleich den ganzen Account löschen, aber der Tweet entsprechend, der könnte dann gesperrt werden, denke ich mal. Ja, das sind alles so Sachen. Traurig, dass man zu diesen Methoden greifen muss. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein Verfechter von, lasst alles raus, lasst alles offen. Und wer sich damit denn anfreunden kann, der muss, der kann dann entsprechend die Mute-Taste drücken oder blocken den entsprechenden Account und dann hat man seine Ruhe. Zumindest mal persönlich, da müsste vielleicht noch ein bisschen was verbessert werden, ja, dass man so ein System hat, ähnlich wie bei Google Plus, wo dann auch tatsächlich der andere auch nichts mehr sehen kann, also dass man quasi einander nicht mehr sieht, ja, keine Nachrichten mehr sehen kann. Und nicht nur auf eine Weise. Ja, wenn zum Beispiel jetzt jemand diskreditierende Äußerungen macht, dann kann man den zwar blocken, dann sieht man sein Gewäsch nicht mehr. Ja, zumindest in den größten Teilen auch da ist Google Plus besser. Aber er selbst sieht noch weiter, was man postet. Und das halte ich für nicht richtig. Da ist es doch lieber so, dass man wie bei Google Plus, wenn man jemand blockiert, dann kann der auch die Nachrichten von dem anderen nicht mehr sehen. Ja, das wäre eine gute Sache. Gut. Trotzdem finde ich gut, dass Twitter sich offenbar Gedanken macht über diese Vorgänge und manche Sachen sind eben, da ist es eben erforderlich, ja, wenn jemand zum Beispiel hier dann einfach nicht mehr nachlässt und immer wieder probiert, jemanden fertig zu machen und bewusst so, wie man das früher immer so schön sagt, so einen Psychoterror auszuüben, ja. Da bin ich dann auch dafür, dass eben hier Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ja, Counter bei YouTube, das ist auch sowas. Da mussten die jetzt auch was verbessern, ja. Und zwar wurden jetzt die Counter bei YouTube, also wie oft das Video angesehen war, wurde auf 24-Bit umgestellt. Und das haben wir Gangnam Style zu verdanken. Ja, ihr kennt es vielleicht noch, ja, Psy mit Gangnam Style. Das Problem tatsächlich war, ja, es wurde ja vor einiger Zeit schon 1 Milliarde Views hier gezählt, ja, und jetzt hat es die 2-Milliarden-Grenze geknackt, beziehungsweise die 2,14748347-Milliarden-Grenze. Nämlich genau da ist der Punkt, wo eben der alte Datentyp eben die Grenzen hat. Mehr geht dann nicht. Ja, eine größere Zahl geht dann nicht. Und deswegen wurde auf einmal das Video falsch angezeigt mit einem Minuszeichen vorne dran. Ja, also da hat der Counter eben versagt. Und jetzt wird auf 64-Bit umgestellt und da ist natürlich die Zahl wesentlich größer. Ja. Ob die jemals gebraucht wird, ist fraglich, aber auf jeden Fall ist jetzt wieder Platz nach oben für solche Hammer-Videos wie eben das von Psy, das ist Gangnam Style. Genau. Jetzt wird's wieder richtig angezeigt. Also über 2,1 Milliarden Views hat der Titel. Und übrigens, trotzdem, dass das jetzt schon Ewigkeiten vorbei ist eigentlich dieser Hype darum, ja, wird es jeden Tag noch mehrere hunderttausend Mal angesehen. Unglaublich, ja. Sieht man mal. Nicht jeder ist am Puls der Zeit. Ja. Und manche brauchen länger, um etwas zu verstehen, ja. Komme ich mal langsam auf die richtige Richtung. Und bei manchen geht's ziemlich schnell. Wenn etwas keine traurige Entwicklung war, dann war es tatsächlich die Vorstellung der PlayStation vor 20 Jahren. Genau, PlayStation wird 20 Jahre alt. Die Original PS PlayStation damals, ja, PS1 war die Bezeichnung dann schon ein bisschen später. Und was für ein Siegeszug hat diese Konsole hingelegt? Einige sagen, ja, es war dann insgesamt doch eine sehr traurige Entwicklung, ja, dass das so passiert ist. Vor allem Nintendo-Fans sagen das immer wieder mal gern, ja. Ja, von einem Standpunkt aus mag das sogar tatsächlich so sein. Nur, wie viele Gamer eben da drauf zugegriffen haben, ja, das war natürlich schon faszinierend und kann man alles andere als traurig bezeichnen, ja. 1994, am 3. Dezember 1994 kam das raus, also am 3. Dezember war die PlayStation genau 20 Jahre alt geworden. Wahnsinn, ja. Herzlichen Glückwunsch, muss man ganz klar sagen. Der kleine graue Kasten, den es damals gab, hat auch die als einer der ersten, ja, in Deutschland kam die übrigens am 29. September 1995 raus, ja, interessant, äußerst interessant, ja, Wildkatzendatum, also nahe dran, ja, und da muss man dann sagen, zu dem Zeitpunkt war die Welt schockiert eigentlich, ja, dass Sony mit so einer Konsole auf den Markt kam und niemand eigentlich hatte damit wirklich gerechnet, dass die Nintendo innerhalb kurzer Zeit, ja, den Rang ablaufen wird. Ja. Also innerhalb kurzer Zeit war es denn dann soweit, dass eben die PlayStation 1, ja, die erste, die Nintendo-Konkurrenz in die Schranken wies. Da konnte auch das Nintendo 64 nichts mehr reißen, das dann eben als Konkurrenz quasi positioniert wurde zur PS2, zur PlayStation. Und damals war es auch so, dass die PlayStation eigentlich als CD-ROM-Laufwerk gedacht war für Nintendo SNES. Ja. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum die Entwicklung bei Sony überhaupt begann. Allerdings hat Nintendo dann Sony ja sozusagen den Rücken gekehrt und hat mit Philips einen Vertrag über das Projekt SNES CD abgeschlossen. Oder wollte. Und damit war Sony ziemlich brüskiert und hatte eben das Projekt dann auch abgesagt. Und ja, wir alle wissen, das SNES CD ist ja nichts geworden, ja, war nicht bekannt geworden, überhaupt nicht. Stattdessen hat Sony sich dann entschieden, die PlayStation nach weiterer Entwicklung dann als Standalone-Konsole selbst auf den Markt zu bringen, und damit war dann wieder ein Stück Geschichte in der Videospielbranche geschrieben, denn dann begann nämlich der Siegeszug, und es wurden insgesamt von der PlayStation 1 wurden 104 Millionen Stück verkauft. Und das war natürlich dann ein riesen, riesen Erfolg. Schon die PS1, also die erste Generation, hat dann die Konkurrenz Sega und Nintendo mit riesigem Abstand überholt. Und so blieb es dann auch. PS2, ja, die PS2, also unangefochten, ja. Bei der PS3 gab es dann kurzzeitig mit der Wii ein großes Comeback von Nintendo. Leider hat Nintendo dann den Drive, wie man so schön sagt, verloren wieder, so dass die PS3 gegen Ende der ja, kann man ja nicht so sagen, aber gegen Ende der aktuellen Verkaufsphase dann sogar wieder das Nintendo überholt hatte, die Wii. Und jetzt mit der PS4, da macht eben, muss man ganz ehrlich sagen, der Markt bei den Current-Gen-Konsolen, ja, Next-Gen ist so ein Begriff, das, ja, immer so eine Geschichte. Aber ich glaube, ich sag's jetzt lieber nochmal, damit die Leute auch verstehen, die Next-Gen-Konsolen, also das heißt PS4 und Xbox One, die machen den Markt unter sich aus, und die Wii U ist leider etwas abgeschlagen. Es tut mir wirklich leid, das zu sagen. Dennoch ist das natürlich für Sony ein Riesengrund zu feiern. Und die vielen PlayStation-Fans, die es gibt, die werden da auch nicht gerade traurig sein jetzt, dass dieser Erfolg 20 Jahre angehalten hat. Das muss man sich ja wirklich mal vorstellen. Vor allem, wie lang hier diese Konsolen eben auf dem Markt sind. Und das damals im Kampf gegen das übermächtige Computersystem, damals weit, weit, weit verbreitetes, das Spielen auf dem Computer, ja, noch eingeschlagen von dem Homecomputersystem, ja, wie eben zum Beispiel auch dem Amiga, das waren dann noch so hier im Auslaufen quasi, und der PC hat sich da angeschickt, eben als Gamer-Maschine gut aufzutreten, ja. Und da war also die Konkurrenz von allen möglichen Seiten. Trotzdem hat es Sony mit der PlayStation also gut geschafft. Also herzlichen Glückwunsch, Sony. Und mal sehen, wie es weitergeht in der Zukunft. Ja, heißer Artikel wird hier orakelt, dass die nächste PlayStation, also PlayStation 5, dann auch nur online funktionieren wird. Das heißt eben, dass es keine physischen Medien mehr gibt und möglicherweise sogar auch nur noch als Stream, quasi losgelöst von der Hardware, direkt aus dem Internet sozusagen spielen kann. Ja, das alles ist schon bei Sony in Planung. Aber durchaus könnte der Markt dann noch einen Strich durch die Rechnung machen. Ein Grund, warum nämlich jetzt auch schon bei dieser Konsolengeneration es immer noch physische Medien gibt, die man kaufen kann in den Geschäften, ist nämlich genau das, dass man sie kaufen kann in den Geschäften. Denn ansonsten, wenn jetzt einer da zum Beispiel ausschert, Sony hat jetzt gesagt, ja, wir machen nur noch Download, ja, dann wären die Geschäfte aber nicht sehr begeistert gewesen davon und hätten dann entsprechend auch reagiert. Und wenn dann ein anderer, beispielsweise Microsoft, gesagt hätte, ja, aber wir machen weiterhin diese physischen Medien, da hat man was in der Hand, ja, und das wäre dann die Konsole gewesen, die eben in den Geschäften wäre und nicht mehr die PlayStation, ja. Also von daher ist es mehr vom Markt abhängig. Technisch ist es überhaupt kein Problem mehr. Gut, das Streaming, wo also quasi nur noch das Bild geschickt wird, dass das Spielen auf dem Server stattfindet sozusagen, da ist noch, da muss noch einiges gemacht werden, denn die Latenzzeiten sind einfach noch viel zu groß, um zum Beispiel Actionspiele wie Shooter vernünftig spielen zu können, ja, ohne dass da die Hardware selbst das vor Ort und Stelle verarbeitet. Ist schon schwierig genug, wenn's die Hardware verarbeitet, ich sag nur Battlefield 4, ja, tja, der viel zitierte Netcode reicht selbst dann noch nicht aus, wenn gar keine Bild- und Steuerungsdaten übertragen werden, sondern nur die Spieledaten an sich, um eben Multiplayer-Spiele zu machen. Selbst das bringt viel Schwierigkeiten mit sich, das zu synchronisieren. Dass man nicht irgendwie selbst ein ganz anderes Spiel sieht, als jemand zum Beispiel in den USA auf einmal sieht. Ja, für den, das sieht dann auf einmal was anderes, ja, wenn das nicht synchron ist. Und das kann natürlich äußerst übel sein, wenn es bei Shooter um Millisekunden geht. Naja. Bei großen Firmen, da sieht's auch interessant aus mit dem Umdenken. Ja, das ist auch, hat lang gedauert, aber Microsoft dürfte jetzt ganz doll traurig sein, denn immer mehr große Firmen setzen immer mehr New Plus Linux ein und weniger Windows. Die Zahlen sprechen da eine ziemlich deutliche Sprache, dass eben die Nutzung von Windows-Systemen deutlich zurückgeht, während die Nutzung von Linux-Systemen deutlich steigt. Insbesondere die Cloud-Anwendungen und Cloud Computing hat hier übrigens dazu getan, dass Linux bei 75% der Cloud-Plattformen unter Linux laufen, nur 23% nur Windows und 2% nur Unix. Und auch ganz klar, die Linux oder die User, ja, ordnen Linux mit 78% als sicherer ein als Windows. Ja. 17% sagen in etwa gleich, 3% sagen, ich weiß nicht, und nur 2% sagen, das wäre unsicherer als Windows. Also das spricht eine deutsche Sprache, entsprechend muss man auch den Kunden das dann auch anbieten. Die Zahlen von den Angestellten, die für Linux jetzt zum Beispiel eingestellt wurden, für den Umgang mit Linux, ja, da muss man auch ganz klar sehen, dass hier von 65% auf 79% eine krasse Steigerung vorliegen, 14 Prozentpunkte, während Windows von 45% auf 36% gefallen ist, 9 Prozentpunkte gefallen. Also ein ganz klarer Trend hier zu sehen. Und da dürften die Manager bei Microsoft alles andere als zufrieden sein. Da werden wir bald wieder eine Schmutzkampagne gegen Open Source Software sehen oder gegen Linux zumindest. Ja, das Urheberrecht ist so, wie es jetzt ist, nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr durchführbar. Offenbar ist diese Erkenntnis, die ich schon längere Zeit hier mal gesagt habe, ja, sehr lange sogar, war eigentlich abzusehen. Die ist jetzt offenbar auch mal ein bisschen auch an prominentere Stellen gelangt, ja. Zum Beispiel bei diesen Sachverständigen, bei einer parlamentarischen Anhörung, ja. Da wurde gesagt, dass das Urheberrecht vollkommen aus den Fugen geraten ist. Das hat der Medienrechtler Thomas Hören auch gesagt. Mit viel mehr kann ich eigentlich da nicht viel übereinstimmen, außer mit der Aussage noch, dass eben Urheber und Nutzer schlecht gestellt werden und die Rechteverwerter hier die eigentliche Macht bekommen und dass da auch das Urheberrecht so nicht gedacht war. Ja, das Urheberrecht sollte eigentlich die Autoren und die Künstler schützen und nicht die, die Geld damit verdienen hauptsächlich. Und das sind nämlich die Vertriebe, die Verlage und die Labels und so, ja, die sollten eigentlich nicht geschützt werden durch das Urheberrecht, denn sie sind kein Urheber, sie sind nur ein Verwerter. Ja. Und es gibt auch hier genug Buyout-Verträge, das ist eigentlich schon sehr weit verbreitet, ja, wo dann eben die ganzen Rechte abgegeben werden an eine Firma. Ansonsten sagt die Firma, nö, das, dann machen wir das nicht, dann verlegen wir das nicht, fertig. Und da müsste auch hier da müsste auch was getan werden und auch Vorsicht wegen den Nutzerrechten. Nicht alleine, dass es vollkommen sinnlos ist, weil man das nicht mehr durchsetzen kann in der heutigen Zeit, das ist ganz klar. Das ist wie ein Kampf gegen die Windmühlen, sondern man muss auch deswegen schon ein anderes System etablieren, weil auch die Nutzerrechte sonst im digitalen Zeitalter nämlich auf der Strecke bleiben. Ich sag's immer wieder, heutzutage ist für die Jugend das, was für die ältere Generation das Radio und das Fernsehen war, ist für heutige Jugendliche und Fortschrittliche, sag ich mal, das Internet. Wenn wir im Internet keinen Zugang mehr zu Musik und Videos kostenlos haben, dann bedeutet das, dass wir auch ein Stück Kultur abgeben und verlieren. Ja? Denn es ist nicht möglich für diese Menschen und auch nicht erschließbar, dass die dafür jede Menge Geld ausgeben. Und die Aussage, ja, wer nichts ausgibt, der darf auch nichts gucken, das ist so falsch, das haben wir getan, ja, das hat die ältere Generation getan und das wird die junge Generation auch tun. Und die wird es auch tun, selbst wenn es illegal ist. Also wir drängen da nur jemand mit in die Illegalität. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich noch daran erinnern, als die Hauptquelle für Musik das Radio war, das UKW-Radio. Da hat man aufgenommen, auf Kassetten, ja, richtig, auf Kassetten hat man aufgenommen und dem Kumpel hat man auch mal die Kassette kopiert. Ja, das vielleicht was seltener, weil da konnte sich ja das auch selbst aus dem Radio aufnehmen und dann natürlich hat er viel bessere Qualität gehabt. Ja, aber so ging das damals. Ja. Heutzutage, klar, hat man dann die CD. Ja, und da gab es schon einen Wandel von, ja, wir kaufen jetzt die CDs, ja, aber das Radio war immer noch das Interessante, wo man sich eben schon mal die Musik anhört. Ja, weil ich kaufe mir nicht irgendeine Musik, ja, und weiß gar nicht, was das ist, ja. Das will ich erstmal richtig hören, ein paar Lieder mal, ja, bevor ich mein Album kaufe. Ja, ganz klar. Und jetzt ist aber so, dass das Radio eben als Infoquelle und als Musikquelle eben schon ziemlich weit in den Hintergrund gedrängt wird bei den Jugendlichen, die sehen und wollen das im Internet haben. Und das ist ihre Quelle, das ist ihr neues Radio und das muss man eben verstehen. Das ist ihr neuer Musiksender, ja, MTV. Pff, ja, das tun sich nur noch ein paar, mit 30er reinziehen, ja. Das ist dann die jüngste Generation. Die anderen, die gucken sich die Dinger im Internet an. Selbst MTV-Videos werden im Internet geschaut. Ja, das tut mir furchtbar leid. Das ist nun mal so. Ja? Da muss eben jetzt auch was gemacht werden. Ich weiß, das Problem ist natürlich ganz klar, die Radiosender, die TV-Sender, die haben der Industrie was gezahlt. Ja, der Industrie wohlgemerkt, nicht den Künstlern. Wer zahlt im Internet dafür? Ja, das ist das Problem. Aber ganz so einfach kann man es sich eben doch nicht machen, denn viele Plattformen, vor allem die großen, die zahlen bereits jede Menge dafür. Ja? Und dennoch wird hier alles in die kriminelle Ecke gestellt werden, unter dem Motto, nur was gekauft wird, ist legal. Und das ist Mumpitz. Es gibt eine Privatkopie in Deutschland, ja? Die ist auch geschützt. Die sollen nach und nach allerdings, so hat man immer wieder den Eindruck, verschwinden. Und das darf nicht passieren. Sonst haben wir ein kulturelles Loch, in das die Menschen fallen werden. Denn die Menschen werden nicht mehr kaufen. Das ist klar. Man kann sie nicht dazu zwingen, dann werden sie auf das verzichten. Und dann haben wir aber ein Problem. Im Gegenteil, ich sage, es werden sogar noch weniger Leute das kaufen. Ein gutes Beispiel ist, vor Jahren habe ich eine neue Künstlerin quasi, ja, nicht persönlich kennengelernt, aber eben gehört das erste Mal. Das hat mich voll umgehauen. Es war Alizée. Ja, Alizée finde ich super toll. Und das erste Mal, was ich überhaupt was gehört habe, war ein ja, nicht ganz korrekt eingestelltes Video auf YouTube. Dann habe ich mal geguckt, wie heißt die? Alizée, gucke ich auf die offizielle Webseite. Und das Label war wenigstens so intelligent, mal ein paar kostenlose Videos, drei, vier Videos, reinzustellen ins Internet und sogar noch ein Lied zum Download von Alizée. Ich habe mir die Videos angeguckt, hat mich weggehauen, hat mich umgehauen. Ich weiß noch genau, das war Moa Lolita. Das war das erste Lied von Alizée, wo richtig groß Beachtung gefunden hatte. Geschrieben von Laurent Boutonnat und von Mylène Farmer. Und das hat mich extra wirklich umgehauen. Seitdem ist Alizée bei mir ganz, ganz weit vorne und ich kaufe auch jede CD von ihr. Und deswegen. Ohne das Internet, ohne diese illegale, sage ich mal, wahrscheinlich illegale Kopie auf YouTube, hätte ich niemals, niemals was von Alizée gehört. So sieht es aus. Weil so Charts oder Radio oder irgendwas, das höre ich mir nicht an. Also wenn das gelaufen wäre, das würde ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Ja, überhaupt nicht. Gut, wie auch immer. So kann das natürlich nicht weitergehen. Da sind sich eigentlich alle Experten einig. Bloß einige wollen, dass eben die Leute, die Nutzer, die Konsumenten noch weniger Rechte bekommen. Die andere sehen das ein bisschen realistischer und wollen das eben hin verschieben zu einer Art, ja, eine Vergütung muss es geben, aber nicht mehr, als von den Nutzern früher auch mit den Radios sozusagen. Ja. Denn für den Nutzer war das damals im Prinzip vom Gefühl her kostenlos. Ja, wir müssen heute ja auch diese, naja gut, GEZ-Gebühr gibt es ja nicht mehr, diese Rundfunkgebühr bezahlen, auch für internetfähige Geräte. Ja, das war damals auch schon zu GEZ-Zeiten so. Am Ende musste man also auch für ein Computersystem, das am Internet angeschlossen ist, auch den Betrag zahlen, den man für ein Radio bezahlen musste. Also ist auch das eigentlich ja prinzipiell schon abgedeckt. Ja, dass es nur für die Öffentlich-Rechtlichen ist, ja, das ist ein Problem, wo die Politik eben lösen muss. Die können ruhig auch das aufspalten, dass auch zum Beispiel eben andere Künstler was davon bekommen, oder zumindest mal wieder diese Verwertungsgesellschaften, ja. Künstler direkt bekommen ja eh nichts. Arme Schweine. Ja, Schutz gegen Überwachung einklagen. Das empfiehlt der ein Ex-Verfassungsrichter. Ja. Notfalls sollte man eben den Schutz vor der Massenüberwachung einklagen. Und Hans-Jürgen Papier hat dazu aufgerufen. Der ist frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Und da muss ich sagen, Hut ab, richtig. Ja, guter Einwurf. Denn es wird Zeit, die Regierung will offenbar die Menschen in ihrem Land nicht schützen. Das ist nicht akzeptabel und dann müssen auch eben Verfassungsklagen angestrengt werden. Allerdings würde ich sagen, ist das natürlich eine Sache, die jetzt hier vor allem die Opposition anspricht. Die sollten das ganz, ganz dringend auch zu einem ganz wichtigen Punkt machen und hier diese Klagen anführen. Alleine selbst ein Einzelner wird da wohl kaum hier den Atem haben, das durchzuziehen. Vielleicht finden sich noch einige Juristen, die das auch angehen können. Wird dann natürlich wahrscheinlich dann gleich auf die Liste kommen. Ja? Also der wird dann bestimmt erst recht abgehört. Ja? Da fällt er nicht mehr unter die Massenüberwachung, sondern über die direkte persönliche Überwachung, ja. Da schläfert er. Ja. Aber auf jeden Fall, denke ich, ist das ein guter Anstoß und das sollte auch so schnell wie möglich gemacht werden. Ich hoffe, es findet sich hier jemand mit Mumm in der Opposition oder Juristen, die das angehen können. Wie gesagt, da braucht man halt eine lange Puste. Also man kann jetzt nicht den einzelnen Menschen vorwerfen, sie müssten das doch machen. Also das geht nicht so einfach. Ja. Kann auch nicht hier einfach hingehen zum Bundesverfassungsgericht und kann sagen, hier, ne? Ich will die verklagen. So einfach geht das natürlich auch nicht. Gut, auf jeden Fall sollte das hoffentlich bald hier mal gemacht werden. Ich kann nur hoffen, dass es noch ein paar Politiker mit Vernunft gibt, die da vielleicht mal ein Grundsatzurteil erwirken und somit auch die Regierung zu zwingen, ihren Pflichten nachzukommen, die Bevölkerung auch zu schützen vor den menschenrechtsverachtenden Angriffen der Geheimdienste aus dem Ausland. WLAN in der Bahn 2016. Ja, was ist denn da los? Wie jetzt? Im ICE gab es noch kein WLAN? Ich dachte, die hätten WLAN schon alle. Naja, gut, also es geht wohl hier um die Strecken, ja. Die sollen so ausgerüstet sein, dass 450 Menschen bei Tempo 250 eine Funkzelle verlassen, neu betreten können und trotzdem noch WLAN eben möglich ist. Bisher ist es sehr eingeschränkt möglich und ich halte das aber für, naja, also ehrlich gesagt ziemlich rückständig, ja. 2016, also das müsste doch alles schon längst funktionieren. Wurde da nicht auch schon mal vor Jahren geworben mit WLAN in ICE und trotzdem sollte es jetzt nicht richtig funktionieren. Also ich weiß nicht genau, was da das Problem ist. Da wird so viel Geld ausgegeben für allen möglichen Mumpitz und man bietet noch nicht mal WLAN an in den ICEs. Kein Wunder, dass die Geschäftsleute nach wie vor lieber mit dem Auto fahren. Ja, denn ja, genau, es gibt mittlerweile recht viele Autos, sogar schon in der Mittelklasse, die ermöglichen, ein WLAN im Auto zu betreiben. Tatsache, so ist das. Und zum Beispiel Renault hat das für ganz wenig Geld als Aufpreis ist das möglich, ja, dann hat man einen WLAN-Spot im Auto und auch etliche andere für bei der höheren Klasse, bei der Luxusklasse ist das eh kein Thema mehr. Ja. Tja, und ja, selbst in Bussen, ja, ist es immer weiter verbreitet. Also wenn man da mal sieht, da hat jeder dritte Bus mittlerweile, also Fernbus, so ein Schild dran, WLAN. Und da kann man dann auch fragen, also wie ist denn das zu verstehen jetzt? Die Bahn hängt ziemlich hinterher, aber wundern tut es mich nicht. Ja, ich bin da ein bisschen krass. Ich weiß natürlich, dass es da schon sehr viele Probleme gibt bei dem mobilen Internet bei dieser Geschwindigkeit. Aber ein Problem, das zu lösen ist und das eigentlich schon längst gelöst sein müsste, denn die technischen Möglichkeiten, die Kapazitäten gibt es da ohne Probleme. Wir schreiben 2014, es ist noch kein vernünftiges WLAN möglich in einem ICE. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, kein Problem für GnuPG. Ja, GBG, auch GnuPG ja genannt, hat mal wieder ein paar Schlagzeilen bekommen, wo mir die Haare zu Bergen stehen. Ja, böse Schlüssel werden zum Problem für GnuPG. Natürlich wird hier ein Beispiel gebracht. Da haben zwei gezeigt, dass eben mit spezieller Software gezielt Schlüssel PGP-IDs erstellt werden können und so weiter. Aber ja, das ist wohl etwas, was hier die Presse gern mal wieder aufgreift als ja, sind ja, nichts ist sicher, auch GBG ist nicht sicher, aber das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Noch nie hat man irgendwie eine PGP-ID dafür genommen, ja, um denn die Sicherheit von einem Schlüssel zu überprüfen. Dafür gibt es sogenannte Fingerprints und die sind recht kompliziert gerechnet und die sind auch ziemlich sicher. Außerdem sollte man nicht irgendeinen Key-Server verwenden, der muss nämlich auch dafür entworfen werden, also ein spezieller Key-Server. Auf diesem Key-Server sind dann die gefälschten IDs drauf. Dann holt man sich den Schlüssel und dann hat man einen gefälschten Schlüssel mit der richtigen ID und meint dann, man kodiert etwas und verschickt es dann eben zu dem anderen. Damit müsste natürlich auch jemand in der Mitte sitzen, der dann natürlich die Nachricht abfängt. entschlüsselt, dann wieder mit dem Schlüssel von der anderen Person verschlüsselt, damit der auch die Nachricht bekommt. Weil wenn der nämlich eine Nachricht bekommt, die mit einem falschen Schlüssel verschlüsselt ist, dann kann er die nicht öffnen und wird sich dann mal melden, ja, was das soll. Ihr seht also, das ist mal wieder so rein theoretische Sache. Fingerprint natürlich überprüfen, dann ist alles klar und GBG ist sicher und überhaupt kein Thema. Also wieder mal so eine Zeitungsente. Ja, traurig ist auch das, was hier GTA wieder vorgeworfen wird, pünktlich, ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, pünktlich zum Start der PC-Version und der PlayStation 4 und Xbox One-Version kommt natürlich GTA mal wieder in die Presse mit den schlimmen Gewaltgeschichten, die es da drin gibt, ja. Und ich möchte es jetzt gar nicht im Einzelnen durchgehen, aber hier sind auch mal wieder welche, diesmal glaube ich nicht nur Politiker, sondern so ein paar Feministinnen auch wieder, die ja irgendwie begreifen die Jammerlappen, dass es eigentlich nicht real ist, dass es ein Spiel ist und dass das Spiel eben nicht die nicht so sein kann wie die Realität, sonst wäre es kein Spiel, sondern eine langweilige Simulation, die keiner kaufen würde, ja. Genauso wie wenn man ins Kino geht, ja, dann will man nicht sehen, wie Leute einfach nur ganz normal leben und hier nachgehen, ja, ihren Beschäftigungen, ja, so beim Einkaufen, ja, dann mache ich mal einen Film, ja, so Rio beim Einkaufen, Rio, wenn er einen Podcast macht, ja, Rio. Ich weiß nicht, ob das dann für das Massenpublikum erfolgreich ist, wenn es einfach nur das ganz stinknormale, langweilige Leben, ja, eine 0815 Person. Das wollen die Leute nicht sehen, ja. Die wollen dann Action sehen. Die wollen sehen, wie Zombies hier die ganze Welt auffrisst, ja. Und dann kommt die Army und bombt alles nieder. Und dann gibt's Atomkrieg. Und dann kommen die Aliens und retten zwei Menschen. Die bringen sie auf einen anderen Planeten. Dann haben wir Adam und Eva auf einem neuen Planeten und so. Ah ja, das ist cool. Übrigens, die Geschichte gibt's wirklich. Das ist sein, aber Atomkrieg, ne? ja, alles gemischt und noch viel schlimmer. Ja, und Klimawandel, alles wird zerstört. Das sind die Themen eben, die die Leute sehen wollen, ja, und oder vielleicht auch schlimme zwischenmenschliche Schicksale, auch das ist ja für die Schnulzenliebhaber, ja, sehr gut, wenn es dann Herzschmerz geht und jede Menge Probleme auftauchen, ja, aber das sind eben die Sachen, die Menschen sehen wollen, etwas Außergewöhnliches, etwas nicht Reales. Wenn wir wüssten, dass es alles real wäre, würden wir das ganz anders sehen. Wir wollen keine Filme sehen, wo real wirklich hier was abgeschlachtet wird. Zumindest die meisten Menschen wollen das nicht sehen. Ja, die trauen sich noch nicht mal bei auf die Peter-Seiten zu gehen, weil sie dann sehen, wie ihr Mittagessen nämlich wirklich hier bestialisch abgeschlachtet wird. Ja, was ist das, wollen sie nicht sehen. Aber das Thema ist eben, dass hier das nicht real ist. Ja? Und das Einzige, was man vielleicht der Gesellschaft vorwerfen kann, ist, dass diese Diskussionen, die hier stattfinden, suggerieren, dass es genauso schlimm wäre, wenn das im Spiel passiert, als wenn es in der Realität passiert. Und das ist eine Gefahr. Ja, also die Diskussionen sind eine Gefahr. Ich finde, es sind eher Aufklärungsgeschichten, dass man eben jüngeren Leuten vor allem das eben vermittelt und eben Medienkompetenz auch vermittelt, aber Spiele wie GTA sind eh ab 18 zum Beispiel freigegeben und damit eben nur für Erwachsene, und das sollte eigentlich ein erwachsener, gesunder Mensch verarbeiten können. Wenn nicht, dann haben wir eben ein ganz anderes Problem, das hat aber nichts mit den Spielen zu tun. Ich kann auch nicht den Verkauf von Küchenmessern verbieten, nur weil es einen Selbstmörder gibt, wo sich damit vielleicht die Pulsadern aufschneiden will. Denken, ja, unsere Politiker und manch andere, ja, Feministen und so weiter, vielleicht auch, sie sind in einer virtuellen Welt, wie Butters in South Park. Ha, ja, zieht's euch mal an, ich finde, das ist teilweise ziemlich nah an der Realität, naja, vielleicht nicht wirklich ganz nah, aber als sarkastischer, satirischer Einwurf denke ich mal wieder an die Gesellschaft, da hat das South Park-Team wieder gute Arbeit geleistet, nämlich genau das wird hier aufgefasst, dass eben manche Leute denken, hier, was ich gesagt bekomme, virtuelle Realität und so weiter, wie schlimm das alles ist und was es für Folgen haben kann. Ja, und manche, die wissen auch nicht, dass es gar keine virtuelle Realität ist vielleicht, ja, wenn sie das gesagt bekommen. Ja, genau. Aber umgekehrt, Wer weiß, ne? Gut, Lacher sind garantiert. Ich habe mich jedenfalls wieder am Stuhl festhalten müssen, als ich die Folge gesehen habe. Die ist in Englisch, weil die noch recht neu ist. Danke, sauspark.de. Die haben immer wieder ein paar Lacher auf Lager. Also, wir Butters in der virtuellen Welt. Video ist verlinkt. Damit sind wir am Ende der Rios-Wochensicht für heute. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Google plus Rios-Wochensicht um der Suche eingeben. Schon findet ihr die ganze Chose. Oder ihr findet mich auch unter Twitter, @Rio, der begehrte Account, ja, der sogar von Fischer gesucht wird, ja, probiert wird, hier mir abzuluxen. Nein, ich gebe @Rio nicht her, ganz, ganz klar, ja. Oder ihr schreibt mir eine Mail, ryo@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Komischerweise, die E-Mail-Adresse wollte noch keiner haben, ne? Der GBG-Key und auch die ganzen Links und Informationen auch zu dem South Park-Video findet ihr dann auf der Seite wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com. Und ja, ein Glück übrigens, ja, ich habe ja schon mal erwähnt, dass Google hier die The Netcast auf kommerziell gesetzt hat, aus allen Wolken gefallen, ja, habe das natürlich sofort innerhalb von Minuten geändert und wieder auf privat gesetzt, denn The Netcast ist natürlich und bleibt natürlich eine private Geschichte. Ja, wer da jetzt schockiert ist, so ist das nun mal. Ich lasse mal ihn nicht reinreden. Ich weiß nicht, was Google davor hatte. Ja, The Netcast ist natürlich was Privates. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.